Die Wespen, zweite Szene. Der Chor. Philokleon. Philokleon. Unterm Fenster. Freunde, längst verschmacht ich beinah durch dies Loch mit Verlangen, eurem Gesang lauschend. Ach, daß ich mit euch nicht kann singen. Was soll ich beginnen? Seht, sie haben mich eingesperrt. Gern schon lange ging ich mit euch hin zum Stimmtopf, um einen Treff einem, wer's ist, zu geben. Mächt'ger Zeus, mit dem Donnerkeil verwandle mich plötzlich in Rauch, in Proxenides oder in Sellos Sohn, den Lügenweinberg Besitzer. Ohne weiters, Zeus, hab Erbarmen mit mir und tu mir die Gnad, verbrenn, o Gott, mit sprühendem Blitz, verbrenne mich in Asche, nur schnell, und dann nimm mich heraus und blase mich ab und leg mich in Essigsoße oder schaffe mich um zum Stein, worauf man die Muscheln abzählt beim Votieren. Chorführer. Und wer ist's, der vor der Nase so die Türe dir verschließt? Uns, deinen Freunden, sag es frei. Philokleon. S ist mein eigner Sohn. Bewegung unter dem Chor. Ich bitt euch, schreit mir nicht, nur still. Er schläft gleich hier vorn heraus. Ich bitte, refft die Segel, dämpft den Ton. Chorführer. Spaßest du? Unter welchem Vorwand, sprich, verfährt er so mit dir? Philokleon. Richten soll ich nicht, ihr Männer, soll kein schuldig sprechen mehr. Wohlsein soll ich mir es lassen, meint er, und das will ich nicht. Chorführer. Ha! Der Antidemokraten-Kleon pfeift aus diesem Ton, weil du dem jungen Laffen sagst die Wahrheit. Philokleon. Ja, so ist's. Der Junge führte sicher diese Sprache nicht, wenn er nicht ein Verschwörer wär. Chorführer. Und gerade deswegen ist's hohe Zeit, dass du sinnst auf Mittel und Wege, um hinter dem Rücken des Menschen herab dich zu stehlen und uns zu begleiten. Philokleon. Aber wie, o besinnt euch doch auch, denn ich bin zu allem erbötig, mich gelüstet, wie Schwangre, den Stein in der Hand, durch die Schranken mit euch zu spazieren. Chorführer. Ist nirgends ein Loch, wo von innen vielleicht du die Wand zu durchbrechen vermöchtest, oder könntest du nicht in Lumpen gehüllt wie der schlaue Odysseus entschlüpfen? Philokleon. Es ist alles verstopft und nirgends ein Spalt, da vermag keine Laus zu entschlüpfen, drum denket nur schnell auf was andres, da ist kein Loch nur so groß wie im Käse. Chorführer. Ei, denkst du noch dran, wie du einst als Soldat Bratspieße gestohlen und über die Mauer behend dich geschwungen? Das war zur Zeit, wo wir Naxos erobert. Philokleon. Ja, freilich, ich weiß. Doch was soll mir das jetzt? Das ist nun ein anderer Kasus. Da war ich noch jung, routiniert wie ein Dieb und stand in der Blüte der Mannskraft. Mich bewachte kein Mensch und ich konnt ohne Furcht echappieren. Doch jetzt, an den Türen, da stehen sie bewaffnet bis hoch an die Zähne, wacht, und Ausgang und Eingang ist scharf besetzt, und mir passen zwei kerls auf hinten und vorn, wie der katze die fleisch in der küche gemaust, in der hand jedweder den bratspieß. Chorführer. Aber säume doch nicht und besinne dich rasch auf ein mittel, der haft zu entrinnen. Der Morgen, liebes Bienchen, kommt. Philokleon. Nun, so nag ich durch das Jagdnetz, Besseres weiß ich wahrlich nichts, mag die Jägerin Dicktynna den Jagdfrevel mir verzeihn. Chorführer. Das ist wie ein Mann gesprochen, der sich durchzuhauen weiß. Leg an die Kinnlad, nag dich durch. Der Alte nagt an dem Garn, mit dem das Haus überzogen ist. Philokleon. So, das wäre durchgebissen, aber macht nur kein Geschrei. Vorsicht, lasst euch warnen, Vorsicht, dass Antikleon nichts merkt. Chor. Sei nur ruhig, Bester, fürchte gar nichts. Wenn er muckst, dann soll von mir er lernen, wie ins Herz der Schmerz sich beißt. Dann wär er nur sich seiner Haut, der Frevler, der mit Füßen tritt, der Götter heilges Votum. Chorführer. Wohlauf nun, knüpf an das Fenster das Seil und bind es dir fest um die Lenden und lass dich herunter, ermanne dich, Freund, deine Seele sei voll, Diopeites. Philokleon. Aber hört, wenn die beiden was merken und wenn sie mich wieder zu angeln versuchen, wenn am Strick mich hinauf und zum Fenster hinein sie mich winden, dann sagt, was beginnt ihr? Chorführer. Wir verteidigen dich und bieten wir all eichstämmige Männer Courage auf, und vereitelt soll sein jedweder Versuch, dich zu halten. Wir helfen dir, wir, Freund. Philokleon. Nun, so sei es gewagt im Vertrauen auf euch, und im Fall mir was Menschliches zustößt, dann weinet um mich, ihr Brüder, und tragt und bestattet mich unter den Schranken. Chorführer. Keine Sorge, nur Freund, es geschieht dir ja nichts. Komm, lass dich nur kecklich herunter, mein Bester, doch richte zuvor dein Gebet an die Götter der Väter, wie üblich. Philokleon. Mit dem Strick um den Leib. Held Lykos, gnädiger Nachbar und Hort, mein Vergnügen, das ist ja auch deines, das Gewimmer Beklagter, das Zetergeschrei und das Bitten und Betteln um Gnade. Drum schlugst du auch hier deine Wohnstatt auf, bloß dem Ohrenschmause zuliebe, und erkorst dir von allen Heroen nur du deinen Sitz in der Nähe des Jammers. So erbarm dich auch mein und errette mich jetzt, Freund nachbarlich, deinen Getreuen. Dann gelob ich dir nie mehr Wasser und Wind an deine Staketen zu machen. Fängt an, sich herabzulassen. Antikleon. Von oben zum schlafenden Xanthias. He, Bursche, wach auf! Xanthias. Auffahrend. Was gibt es? Antikleon. Ich höre in der Nähe herum ein Geflüster. Xanthias. Ha, es schlüpft doch der Alte nicht irgendwo durch? Antikleon. Alle Wetter, da lässt er sich runter am Strick. Xanthias. Schwernöter, was machst du? Ich will dir das Runterklettern verleiten. Antikleon. steig rauf nur geschwind an das fenster dort links, hau ihn mit den laubigen ästen, da wird er schon wenden sein hinterteil, wenn er merkt was für ruder wir führen. Philokleon den Anticleon zurückzieht und Xanthias schlägt. Helft, Freunde, mir, helft, so gewiß ihr ein Jahr mit Prozessen gesegnet erwartet. O Smicythion, o Thisiades, o Kremon, o Pheredeipnos, wann wollt ihr mir helfen, wenn jetzt nicht? O eilt, bevor sie mich weiter hinaufziehn. Chor, unruhig, mit vorgereckten Stacheln. Sagt, was zaudern wir noch, unserm Zorn zu lassen freien Lauf, wie wir immer tun, wenn einer sticht in unser Wespennest. Du da hinten, unserer Rache grimmer Stachel, auf in die Höh, zu den Knaben. Werft die Kitte weg, ihr Buben, lauft so schnell ihr könnt und schreit, schreit aus vollem Hals und meldet alles Kleon, unserem Freund. Kommen soll er auf der Stelle, denn es sei hier ein Verräter, Feind der Stadt, und sterben müß er für den Vorschlag, den er machte, alles richten abzuschaffen. Knaben ab. Anticleon. Hört mich doch, ihr guten Leute, aber schreit nur nicht so sehr. Chorführer. Nein, wir schreien aus voller Kehle, diesen Mann verlass ich nicht, ha, entsetzlich, himmelschreiend, offenbare Tyrannei, hör es, Volk, Theoros hör's, volksbeliebt und Gott verflucht, hört ihr all es, die ihr uns schön tut und uns Nase führt. Xanthias. Beim Herakles, Herr, die haben Stacheln hinten, siehst du wohl? Anticleon. Die, womit sie jüngst Philippos, Gorgias Sohn, zurechtgerichtet. Chorführer. Und womit wir dich auch richten, auf ihr alle, rechtsumkehrt, hieher, hieher, raus den Stachel, samt und sonders los auf ihn, in geschlossenem Glied gerüstet und entrüstet, teufelswild, klug durch eignen Schaden soll er sehn, in welches Nest er stach. Xanthias. Großer Zeus, wird das ein Greuel werden, wenn's zum Treffen kommt, diese Stacheln, nur vom Ansehen läuft mir's kalt den Rücken auf. Chorführer. Lass du los den Mann, denn sonst sollst du eine Schildkröt heut selig preisen und mit Neid ihren Rückendeckel schauen. Philokleon. Innen an der Türe. Holla ho, ihr Herrn Kollegen, zornig, dorniger Wespenschwarm, vorwärts stürzt euch ohne Erbarmen ihnen auf den Hintern grad, ihr zerkratzt die Augen ihnen, ihr den Bauch und Hand und Fuß, sucht herauszudringen. Anticleon von oben. Auf zu Hülfe, hieher, Midas, Phryx, Masynthias, packt ihn, haltet fest den Alten, dass euch keiner ihn entreißt, oder nüchtern, ohne Frühstück, werf ich euch ins Hundeloch. Zum Chor. O, ich kenn es, was hier knistert, dürre Feigenblätter sind's. Chorführer. Lässt du ihn nicht los, dann spieß ich dich und bohr dich durch und durch. Philokleon. Außen, von den Sklaven festgehalten. Kekops, Herr und Heros, deinen Füßen nach, Drakontides, lässt du so mich übermannen von Barbaren, die ich oft also hielt, daß sie 4 Kannen täglich weinten auf den Block? Chorführer. Ach, ein schlimmes Ding, das Alter voller Leid und Ungemach. Seh nur einer her, die beiden, wie an ihrem alten Herrn sie sich freventlich vergreifen und vergessen undankbar Wams und Pelz und Pudelkappe, die er ihnen einst gekauft, und wie er zur Zeit des Winters ihnen warm die Füße hielt, daß sie nicht die Zehen erfroren. Ha! In ihren Augen ist nicht ein Funken Scham vor ihres Herren abgetragnen Schuhn. Philokleon. Du verdammte Bestie, lässest du mich immer noch nicht los? Hast du ganz vergessen, wie ich dich erwischt als Traubendieb und zum nächsten Ölbaum führte und dich gerbte? Tadellos? Ja, man mußte dich beneiden. Also dankst du mir es jetzt? Lass mich los, du, bevor mein Sohn herausgesprungen kommt. Chorführer. Wartet nur, das sollt ihr beide mir aufs schönste büßen gleich. Unverzüglich sollt ihr sehen, wie es Männer halten, die grimmig und gerecht und finster drein wie sauer Ampfer sehn. Antikleon kommt heraus. Xanthias, schlag drein und treibe mir vom Haus die Wespen weg. Xanthias. Also tu ich, du ersticke sie im dicksten Qualm und Rauch. Antikleon. Husch, husch, fort, zum Henker wird's bald. Zu Xanthias. Nimm den Ast und haue zu. Xanthias. Leg den Aeschines ins Feuer, Selos Sohn, den Mann des Rauchs, und erstick sie. Der Chor zieht sich zurück. Geld, wir räuchern endlich doch euch weg vom Haus. Antikleon zu Xanthias. Brav gemacht, doch sicher wärst du weggekommen nicht so gut, hätten sie sich erst Philokles Lieder zu Gemüt geführt. Chor. Seht ihr nun, ihr armen Leute, wie die Tyrannei sich heimlich tückisch bei uns eingeschlichen? Hält uns der verflucht Verruchte, der Amynias Locken trägt, nicht zurück, wenn auszuüben unsere Bürgerpflicht wir gehn, ohne allen triftgen Grund, ohne Vorwand, ohne Beschönigung, gleich als wär er Archon allein? Antikleon. Lasst womöglich ohne Hader, ohne wildes Kriegsgeschrei uns verhandeln miteinander, dass wir uns verständigen. Chorführer. Wir mit dir? Du Volksverräter, lüstern nach der Tyrannei, der mit Brasidas im Bund und am Kleide Fransen trägt und spartanischer Bräuche Freund ungeschornen Bartes geht? Antikleon. Besser wär's bei Zeus, ich sagte mich von meinem Vater los, als mich so herumzuschlagen täglich mit Verdruss und Zorn. Chorführer. Nur Geduld, bei Raut und Eppich sind wir noch nicht angelangt. Geld, das ist doch noch ein Sprüchwort von dreifündigem Gehalt. Weh tut dir bis jetzt kein Finger, aber wenn der Kläger erst Schuld auf Schuld aus dir herauspumpt und die Mitverschworenen nennt. Antikleon. Fort bei allen Göttern, wollt ihr gehn und mich von euch befrein? wollt ihr nicht? Ich lag den ganzen Tag mich heut mit euch herum. Chor. Nimmermehr, solang von uns noch ein Stück übrig ist. Klar ist's ja, dass du hier den Tyrannen spielen willst. Anticleon. Ja, das ist's. Bei euch ist alles Tyrannei, Gewalt, Komplott. O, das darf in keiner Klage fehlen, nicht der lumpigsten. Und doch ward seit 50 Jahren nicht die Spur davon gesehen. Jetzo steht das Ding im Preise höher als der feinste Fisch. Ganz natürlich wird es nun auch auf dem Markt herumgewälzt, wenn da einer Karpfen fordert und die Barben liegen lässt, sogleich brummt der nächste Höcker, der mit Barben handelt. So? Schaut, der Mensch verproviantiert sich, gleich als wär er schon Tyrann. Fordert einer etwa Kapern zur Sardellensoße, sieht von der Seite ihn das Gemüsweib an und kreischt: Ei, seht mir doch, wirklich Kapern? Kapern willst du? Das schmeckt nach Tyrannei. Glaubst du, leckere Würze liefert Attika dir als Tribut? Xanthias. Ja, und gestern, als am hellen Mittag ich zur Dirne ging und begehrte, sie als Stute zu gebrauchen, schrie sie wild: Denkst du hier auf uns zu reiten, wie einst Ritter Hippias? Anticleon. Für ihr Leben gerne hören sie dergleichen. Weil ich will, dieses Morgenschlaf, Verstörungsrechts, Verhunzer, Hundeleben, soll mein Vater lassen, schwelgen soll er flott, wie Morüchos. Gleich verklagt man auf Komplott mich und tyrannische Tendenz. Philokleon. Ei, und das mit Recht, ich tausche niemals, selbst um Hühnermilch nicht, dies Leben, dessen du mich willst berauben. Denn was frag ich nach Rochen oder Aalen, süßer schmeckt als alles dies mir ein hübsches Rechtsgeschäftchen in dem Stimmtopf eingerührt. Anticleon. Freilich, leidige Gewohnheit macht dies Treiben dir zur Lust, aber wolltest du mich hören, achtsam, ohne Widerspruch, hofft ich dich zu überzeugen, wie du schnöd dich selbst betrügst. Philokleon. Ich betrüge mich als Richter? Anticleon. Also merkst du nicht, wie sie deiner spotten, sie, vor denen du fast in den Boden kriechst? Sklave bist du, merk es endlich. Philokleon. Sprich mir nicht von Sklaverei, mir, dem Herrscher über alle. Anticleon. Herrscher du, der Diener wähnt, Herr zu sein. Belehr uns einmal, was dir deine Würde trägt, dir, in dessen weite Taschen der Ertrag von Hellas fällt? Philokleon. Ja, das will ich. Zum Chor. Und das Urteil stell ich euch anheim. Anticleon. Es sei, Sklaven, lasst ihn los und holet mir ein Schwert. Xanthias ab. Gelingt es dir, mich mit Gründen zu besiegen, gut, dann stürz ich mich ins Schwert. Doch wie dann, wenn du nicht Folge leisten wirst dem Urteilsspruch? Philokleon. Niemals trink ich dann dem guten Geist sein Teil in purem zu. Chor. Nun, Kamrat aus unsrer Schul, zeige, was du vom Ringen gelernt, Neues laß hören und glänze. Antiklion zu Xanthias, der mit dem Schwert zurückkommt. Geh jetzt und hole mir im Haus das Schreibzeug unverzüglich. Xanthias ab und bringt es. Philokleon, das gibt dir wohl ein Ansehen, he, dir Schreibzeug zu bestellen? Chor. Nicht wie der Jüngling rede, mein Freund, anders, ganz anders. Du siehst ja selbst, was für ein Kampf dir bevorsteht. Alles steht jetzt auf dem Spiele, wenn, was ein Gott verhüten mag, dieser im Kampf dich besiegte. Antikleon zu Philokleon. Schon gut, ich werde mir nur kurz notieren, was du vorbringst. Philokleon zum Chor. Was sagte dir denn, wenn er jetzt im Wortkampf Meister würde? Chor. Freilich, dann wären wir Grauköpf all Nullen und gelten nicht so viel mehr. Und auf der Straße riefe man dann, lauter Alteisen spottend uns nach und des Gerichts Auskehrricht. Chorführer zu Philokleon. Du, der du für unsere Königsgewalt den Kampf zu eröffnen bereit bist, ja, für unsere Gewalt über alles, sei stark und erprob dich als fertigen Redner. Philokleon. Bei dem Eintritt gleich in die Schranken beweis ich dir klar und unwiderleglich, dass sich unsere Gewalt wohl messen darf mit der Herrschaft jedes Monarchen. Welch Wesen auf Erden ist hoch beglückt, gefeiert und reich wie ein Richter, hat Freuden die Füll, ist gefürchtet zugleich wie ein Richter, vor allem ein Alter. Am Morgen gleich, wenn er kriecht aus dem Bett, da erwarten ihn mächtige Männer, vier Ellen hoch an den Schranken schon. Ich trete herzu und entgegen streckt einer sogleich mir die samtene Hand, die den Säckel des Staates bestohlen. Sie verneigen sich tief und sie bitten und flehen und schwimmen in Tränen und schluchzen. O erbarme dich, Vater, o lass dich erflehen, wenn du jemals im Amte wohl selber dich ein bisschen vergriffen, hier oder im Feld bei dem Einkauf für die Soldaten. Wo wüsste so einer von mir, dass ich leb, hätt ich früher ihm nicht schon geholfen? Antikleon schreibt. Das muß ich ad notam mir nehmen, den Punkt von dem Bitten und Flehen der Beklagten. Philokleon. So tret ich hinein und bin leidlich gerührt, rein weggewischt ist da mein Ingrimm. Doch inner der Schranken, da tu ich von all dem Versprochenen nicht das Geringste, da hör ich sie alle, die Stimmen, die laut Freisprechung verlangen, mit Gleichmut. Gibt's irgendwas Schönes, was Süßes, das dort nicht ein Richter zu hören bekäme? Die heulen mir vor, wie sie blutarm sein, und die Not, die sie drückt, sie vergrößern sie 20-fach noch, bis ihr Elend so groß, herzbrechend ist just, wie das meine. Der erzählt mir Histörchen, ein anderer bringt mir äsopische Fabeln und Schwänke, ein anderer macht Witze und sucht meinen Zorn durch Zwerchfellerschüttrung zu lindern. und kann uns das alles nicht rühren, das Herz, dann schleppen sie plötzlich die Kinder an der Hand herbei, die Bübchen sowohl als die Mädchen, da sitz ich und horche. Sie blöken zusammen und hängen die Köpf, und um ihretwillen beschwört mich der Vater, als wär ich ein Gott, mit Furcht und Zittern ihn nicht zu verdammen. O, wenn dich das Blöken des Lämmleins erfreut, so erhöre die Stimme der Bübchen. Ergötzt du dich aber an Schweinchen, so lass durch des Töchterchens ihre dich rühren. Da geruhen wir wohl die Saiten des Zorns ein bisschen herunter zu stimmen. Das heißt doch gewaltig allmächtig sein und dem Reichtum ins Angesicht lachen. Anticleon. Das muss ich notieren als Numero zwei, dem Reichtum ins Angesicht lachen. Nun erzähle mir noch, was du weiter genießt als Gebieter, du sagst's ja, von Hellas. Philokleon. Bei der Prüfung der Knaben erlaubt das Gesetz uns Richtern, ihr Ding zu beschauen, und erscheint als Beklagter Euagros vor uns. Er bekommt kein günstiges Urteil, bevor er die schönsten Partien uns aus der Niobe vorgetragen. Wenn seinen Prozess ein Flötist gewinnt, so muss er dafür uns zum Trinkgeld, uns Richtern, wenn wir nach Hause ziehen, eins blasen, den Riemen am Maule. Wenn sterbend dein Vater den Mann bestimmt seiner Tochter, der einzigen Erbin, dann weine die Augen dir nur aus dem Kopf, Testament, was kümmert uns dieses und die Muschel dazu, die so feierlich dran eingefasst, das Beglaubigungssiegel? Wir geben die Erbin dem Manne, der uns fein, sänftiglich weiß zu beschwatzen. Und unverantwortlich tun wir das all, wie sonst kein Beamter im Staate. Anticleon. Das einzige Vorrecht von allen, um das ich dich glücklich zu preisen vermöchte, doch ein Unrecht ist's, dass der Erbin du die Muschel erbrichst und das Siegel. Philokleon. Wenn Rat und Volk in Verlegenheit sind, wie ein wichtiger Fall zu entscheiden, dann verfügt ein Dekret, dass die Schuld'gen vor uns, vor den Richtern, sich haben zu stellen. Dann erscheint ein Euadlos, Kleonymos kommt, im Schild wegwerfen ein Kleon, und sie schwören, uns nie zu verraten und nie im Kampf für das Volk zu ermatten. Beim versammelten Volk setzt keiner was durch, als ein Redner, der immer beantragt, das Gericht zu entlassen, und hätt es auch nur einen einzigen Handel geschlichtet. Ja, Kleon, der polternde Maulheld selbst, uns weist er allein nicht die Zähne, oh, er drückt uns die Hand und ist zärtlich besorgt um uns Richter und wehrt uns die Fliegen. Von alledem hast du noch nie was getan, deinem eigenen Vater nicht so viel. Ja, Theoros, und der ist zum Mindesten doch kein schlechterer Mann als Euphemos, der läuft mit dem Schwamm und dem Töpfchen behend, mir die Schuh fein sauber zu schmieren. Siehst du, von all diesen freuden sperrst du mich ab und verschließt mir die türe und knechtschaft nennst du und sklaverei dies glück und du willst es beweisen. Anticleon, schwatz immerhin fort, du wirst doch einmal deiner Herzenserleichterung enden von der Herrscherwürde, und dastehn wirst du sodann ein unflätiger Schisser. Philokleon, und das Schönste von allem, das Köstlichste just, das hätt ich beinahe vergessen. Ich komme nach Haus mit der Löhnung im Maul, da umringen mich alle begrüßend und tun mir gar schön von wegen des Gelds, und mein Töchterchen wischt gar behende jedes Stäubchen mir ab und salbt mir die Füß und umhalst mich und drückt mich und hätschelt und küßt mich, mein liebes Papachen, und fischt die drei Obolen raus mit der Zunge. Mein Weibchen auch kommt und liebkost mich und bringt mir gebackene Küchlein und setzt sich zu mir und nötigt mich, ach, und wie freundlich. Mein Alterchen, iss doch, greif zu, und ich hab meine Freude daran, und nach dir, da seh ich mich nicht um, auch nicht nach dem Koch, ob endlich einmal der Schlingel mein Frühstück mir vorsetzt und dazwischen noch flucht und brummt in den Bart. Da, will er nicht gleich mir was backen? Macht die Fingerbewegung des Geldzählens. Hier ist mein Schild in jeglicher Not, meine Wehr und Waffen im Streite, und willst du mit Wein mir nicht füllen den Krug, hier hab ich mein Füllen, die Kanne mit dem Esel darauf und mit dem Edlem gefüllt, und ich leg mich und trink, und mein Füllen gähnt klappen dich an und dein Näpfchen den Zwerg und fachzt wie ein ganzes Armeekorps. Nun sprich, bin ich nicht ein gewaltiger Herr, gewaltig wie Zeus, der Allmächtige selbst, und spricht man von mir nicht grad wie von Zeus? Denn wenn im Gerichtshof wir lärmen und schreien, da bleiben sie stehen, die vorübergehen, und sprechen: Allmächtiger Zeus, das Gericht, wie es donnert und tobt. Und schleudre ich den Blitz, dann schnattern vor Angst und Entsetzen die reichen, hochachtbaren Herrn und kacken sich voll. Und du selber, du fürchtest mich sehr bei Demeter, ja du, ich aber, ich will verdammt sein, wenn ich dich fürchte. Chor. Niemals wahrlich haben wir so bündig und klar jemand gehört reden und so vernünftig. Philokleon, der meint, ich lass den Weinberg feig im Stich, da könn er herbsten. Er wusste freilich wohl, dass ich ein Meister bin im Reden. Chor. Wie er doch alles Punkt für Punkt durchging und gar nichts vergaß. Ich selbst wuchs, wie ich's hört, in die Höhe, und auf der seligen Inseln glaubt ich, Gerichtstag zu halten, Wonne berauscht von der Rede. Philokleon. Seht, wie er außer sich jetzt ist, sich streckt und wirkt in Krämpfen. Du machst noch heut mir ein Gesicht, als röschest du die Knute. Chor zu Anticleon. Winde dich nur, drehe dich schlau, lass dich zu retten nichts unversucht, denn meinen Zorn zu beschwichtigen ist schwierig, wofern einer nicht spricht, wie ich's liebe. Chorführer. Einen tüchtgen Mühlstein suche dir nur auf der Stelle, frisch aus dem Steinbruch, um unseren Zorn, wenn im Kampf du erliegst, mit seinem Gewicht zu zermalmen. Antikleon. Schwer ist es und fordert Verstand und Geist, mehr als der Komödie zukömmt, zu heilen ein Übel so alt und so zäh, ins Fleisch schon gewachsen dem Volke. Doch du, unser Vater Kronide. Philokleon. Hör auf und lass mir den Vater beiseite. Und legst du nicht gleich die Beweise mir vor, dass ich Sklave bin, gleich auf der Stelle, dann hilft dir kein Gott, du musst sterben, und käm ich darüber um Opfer und Mahlzeit. Antikleon. Aber Väterchen, schenk einen Augenblick mir Gehör und entrunzle die Stirne. Sieh, rechne nur einmal so obenhin an den Fingern nur, ohne die Steine, wie viel an Tribut von den Städten im Jahr wohl summa summarum uns eingeht, dann ferner die Zoll und die Hafengefäll und die vielen Prozentchen und Sporteln, Bergwerke, dem Staate verfallenes Gut, Pachtzinsen und Marktgebühren, das alles zusammengerechnet, trägt uns circa 2000 Talente. Nun nimm von der Summe den Jahresbedarf zur Besoldung der Richter. 6000 sind ihrer. 6000, wahrhaftig nicht mehr sind eurer, nicht einer darüber, das macht, so viel ich verstehe, für euch an die 150 Talente. Philokleon. Da bekämen wir ja nicht den 10. Teil von den Staatseinkünften als Taglohn. Antikleon. Bei Zeus nicht mehr. Philokleon. Und das übrige Geld, so sage mir nur, wo es hinkommt. Antikleon. Zu den Herren, du kennst sie, nie üb ich Verrat an dem süßen athenischen Pöbel, und ich kämpf allzeit für die Freiheit des Volks. Du selber, mein Vater, du setzest sie zu Herrn über dich, du wählst sie dazu, durch solcherlei Floskeln geködert. Die wissen gar wohl als Geschenke für sich von den bündischen 50 Talente zu erpressen. Sie drohen und sie schüchtern sie ein und sprechen, ihr gebt mir das Sümmchen ohne Widerspruch, oder ich schmettre die Stadt euch mit Donner und Blitzen zusammen. Dir aber genügt's an den Brosamen nur, deiner eigenen Herrschaft zu knuspern. Die Verbündeten, nun, seitdem sie gemerkt, dass die übrige Bürgerkanaille aus dem Stimmtopf frisst, Fehltorten verzehrt und Mangelpasteten, die halten auf dich so viel wie auf Konos Stimm, doch jenen Halunken verehren sie tonnenweis Fisch, Wein, Honig und Käs, Fußteppiche, Polster und Backwerk, Pokale, Gewänder und Schalen und Kränz und Spangen und, Herz, was begehrst du? Dir, der sie beherrscht, weil zu Wasser und Land du dich wacker gerührt und gerackert, dir schenkt aus den Städten kein Mensch auch nur ein Büschelchen Knoblauch zum Backfisch. Philokleon. Gott weiß es, 3 Knöllchen ließ ich mir selbst bei Eucharides gestern erst holen. Doch ich sei ja ein Sklav, das beweis mir einmal, mach ein Ende der Marter des Wartens. Antikleon. Und es wäre nicht schändliche Sklaverei, daß all die beamten sie selber und ihr ganzer schweif das kriechende pack ihre fixe besoldung beziehen du aber du nimmst die drei obolen hin und begnügst dich und doch wer erkämpfte dies alles in mühsamem dienste zu schiff und im feld bei belagrung der städte und über das alles wie drückend ist das auf befehl nur gehst du zur sitzung wenn ein bürschchen geschniegelt ins haus dir kommt des scherias lockerer bube mit dem hintern galant sich schaukelt und wiegt mit gespreizten beinen sich hinstellt und lispelt du sollst zum gerichte dich früh einstellen denn wer von euch Richtern nach dem Zeichen erst zur Verhandlung kommt, der drei Obolen, geht er verlustig. Er aber bezieht, und wenn noch so spät er erscheint, sechs Obolen richtig. Nun teilt er mit einem Kollegen, der auch wie er zum Plädieren bestellt ist, die Summe, die ihm ein Beklagter gesteckt, und die beiden arbeiten einander nun brav in die Hand, wie beim Sägen. Es zieht hin einer, her zieht der andere. Du aber, du gaffst zum Kassier nur hin, nichts merkst du von all den Praktiken. Philokleon. Was sagst du mir? Ha, so machen sie's mir? Aus dem Grunde wühlst du mein Herz auf, und du ziehst mich heran, und ich hör, und ich staun, und ich weiß nicht, was du mir antust. Antikleon, überzeuge dich selber, du Armer, der leicht sich bereichern könnte, trotz einem, wie die Herren, die das Volk stets führen im Mund, der Henker weiß, wie dich umstricken, du, dem eine Unzahl Städte gehorcht, vom Pontos bis nach Sardinien, nichts hast du davon als den Bettel, den Lohn, den messen sie tropfenweis erst noch wie Öl auf die Wolle gegossen dir zu, kaum genug, um nicht Hunger zu sterben. Denn arm sein sollst du und bleiben, das ist ihr Wille. Warum? Das vernimm jetzt, ihn, der dich dressiert und füttert, du sollst an den Herrn dich gewöhnen, damit du, sobald auf den Feind er dich hetzt, faß, faß, wie ein Bullenbeißer ihn anpackst. Ja, wollten dem Volke sein tägliches Brot sie verschaffen, nichts leichter als dieses, sind der Städte doch jetzt an die tausend fast, die jährlich Tribut uns entrichten, und verfügte man nun, das 20 Mann zu verköstigen, jede verpflichtet, da lebten ja 20.000 all hier von lauter gebratenen Hasen, fest täglich bekränzt, und wir schwämmen in Milch und Honig und Butter und Schmierkäs. Ein Leben, wie es die Bürger der Stadt doch verdienen, die Marathonkämpfer. Jetzt lauft ihr mit jedem, der Lohn euch bezahlt, wie Olivenleser im Herbste. Philokleon. O wehe, was fährt mir doch über die Hand wie ein Schlag, sie ist krampfig, sie schläft mir, ich vermag es nicht länger zu halten, das Schwert, weich werd ich fühl's, ich erschlaffe. Antikleon. Ja, manchmal in plötzlicher Herzensangst, da beschenken sie euch mit böja und versprechen zu liefern euch mann für mann an getreide wohl 50 scheffel doch verdächtigt zuerst als fremder bekommst du es metzenweis gerste statt weizen drum schloß ich dich ein und behielt dich zu haus und wollte du solltest hier wohlgenährt maulaffen nicht dort zum gespötte sein auch jetzo versprech ich dir alles gern was dein herz nur verlangt nur eines die milch des kassiers nicht Chorführer. Ein verständiges Wort hat der Mann doch gesagt, der da sprach, eh du richtest, vernimm auch die andere Partei. So bedünkt es mich jetzt, du gewinnst, dein Sieg ist entschieden, mein Zorn ist beschwichtigt und friedlichen Sinns auf den Boden werf ich den Knüttel. Erster Halbchor. Zu Philokleon, der nachdenklich dasitzt. Du aber, mein Freund aus der Jugendzeit, wohlan, Kamerad und Kollege, o Folge, folg dem Rate, sei nicht starren Sinns, wunderlich nicht und verbissen im Unverstand. Hätt ich doch nur einen Vetter oder guten Freund gehabt, der mir hätte guten Rat erteilt, offenbar steht ein Gott dir bei und nimmt sich deiner an und was dir frommt, lässt seine Huld dir angedeihn. Drum, Alter, greif zu. Antikleon. Ja, gewiß, ich ernähr ihn und gebe dem Greis, was das Alter erfreut, als Gerstenschleim, ein behagliches Wams, einen wärmenden Pelz, eine Dirne, die nachts ihm die Lenden frottiert und den Unterleib. Doch dass er so stumm, dass er nicht einmal muckst, das befremdet mich über die Maßen. Zweiter Halbchor. Er zieht sich jetzo das Vergangne zu Gemüt, eben erst ward es ihm klar, wie er rasend war, als schwere Sünden rechnet er die Fälle nach, wo deinem Wunsch eigensinnig er getrotzt, jetzt vielleicht fügt er gern sich deinem Rat und bessert sich und wird hinfort ein anderer Mensch, der alles tut, wie du es verlangst. Philokleon. Weh, wehe mir. Antikleon. Du, was schreist du denn so? Philokleon. Mit deinen Verheißungen schweige mir still. Dort, dort ist mein Herz. Dort wünsch ich mich hin, wo der Herold ruft. Wer zu stimmen vergaß, der erhebe sich nun. Und ich träte sodann vor den Stimmtopf hin und würfe zuletzt meinen Kiesel hinein. Auf, eile, mein Geist! Wo weilst du, mein Geist? Entlass mich, o schattiger Wetter! Ich rat es dem klauigen Kleon, dem Dieb, jetzt nicht vor mein Richterantlitz zu treten. Antikleon, bei allen Göttern, Vater, folge mir! Philokleon, was willst du? Alles gern, nur eines nicht! Antikleon. Das ist? Philokleon. Vom Richten lassen. Eher soll mich Pluton richten, als ich dir willfahre. Antikleon. Nun, wenn das Richten dich so sehr ergötzt, du brauchst ja drum nicht auszugehen. Du hältst hier über deine Leute im Hausgericht. Philokleon. Wie das? Was schwatzt du? Antikleon. Alles geht wie dort, der Magd, die heimlich aufgemacht, die Türe, diktierst du eine drachme nur zur strafe, genau wie du es immer dort gemacht, nur viel vernünftger jetzt. Ist's morgens hell, sitzest du als Heliast in Helios Schein, und regnet oder schneit es, hältst du Sitzung im Haus beim Feuer. Wachst du mittags auch erst auf, kein Archon schließt dir drum die Schranken. Philokleon: Das lässt sich hören. Antikleon: Macht dir's dann ein Anwalt zu lang, so brauchst du hungrig nicht zu harren, was dich nur zwickt und den, für den er spricht. Philokleon: Und kann ich auch den Sachverhalt wie sonst ermitteln, wenn ich nebenbei noch kaue? Antikleon: Nur um so besser, sagt das Sprichwort doch, die Richter kommen, wenn die Zeugen lügen, nur wiederkäuend auf den Grund der Sache. Philokleon: Du überzeugst mich, aber eins berührst du nicht, wer gibt mir meinen Lohn? Antikleon: Ich selbst. Philokleon: Schön, und ich krieg allein ihn, nicht mit andern? Denn schnöd betrog mich jüngst Lysistratos, der Schelm, zusammen kriegten wir eine Drachme und gingen auf den Fischmarkt, sie zu wechseln. Da drückt er mir drei Schuppen in die Hand, und ich steckt's für Obolen ins Maul. Pfui, stank das Ding, ich spuckt es aus voll Ekel und schalt ihn drüber aus. Antikleon: Was meint er drauf? Philokleon: Was? Lachend rief er: Einen Hahnenmagen hast du, dass du das Geld so schnell verdaust. Antikleon: Du siehst, wie du auch hier dich besser stellst. Philokleon: Natürlich, führe nur den Plan gleich aus. Antikleon: Wacht hier, ich bringe gleich das Nötige. Ab ins Haus. Philokleon: Nun sieh, wie die Orakel sich erfüllen. Eins lautet so: Im eignen Hause werden einst richten die Athener männiglich, und vor der Haustür werde jeder sich ein klein Gerichtchen bauen, etwa wie ein Hekatekapellchen allenthalben. Antikleon kommt mit einigen Sklaven zurück. Sie bringen einen Hahn, einen Nachttopf, eine Glutpfanne und so weiter. Sieh her, was sagst du nun? Da bring ich alles, was ich versprach, und mehr noch, zehnmal mehr. Ein Nachttopf hier, wenn dich das Wasser brennt, den stell ich neben dich hier an die Wand. Philokleon: Ein gutes Mittel, wider Harnzwang, dienlich für alte Männer. Gut, ich muß dich loben. Antikleon: Hier eine Glutpfann, und darauf zum Schlürfen so zwischenein ein Linsenbrei. Philokleon: Charmant, und hab ich Fieber, bleibt mein Lohn mir doch. Ich bleibe hier und schlürfe meinen Brei. Allein wozu der Hahn da, den ihr bringt? Antikleon: Sieh, wenn bei einer Rede du entschläfst, kräht er da oben, um dich aufzuwecken. Philokleon: Das alles ist mir recht, nur eins. Antikleon: Was fehlt noch? Philokleon: Schaff mir ein Standbild doch von Lykos her. Eine groteske, dicke Figur wird aufgestellt. Antikleon: Da ist er schon leibhaftig, unser Heros. Philokleon: O Herr und Heros, schrecklich siehst du aus, beinah wie unser Freund Kleonymos, drum ist er auch, obwohl ein Heros, wehrlos. Antikleon. Hör, wenn du sitzen willst, so könnt ich gleich vorladen. Philokleon. Lade vor, ich sitze schon. Antikleon. Lass sehen, was bring ich nur für einen Handel? Ist niemand denn im Haus, der was verbrochen? Die Tratte, richtig, die den Topf zerbrach. Philokleon, aufspringend. Halt ein, ein Unglück wär mir bald geschehn. Was? Sitzung willst du halten ohne Schranken? Das erste, was vom Heiligtum zu sehn ist? Antikleon. Bei Zeus, die fehlen. Philokleon. Wart, ich lauf und hole gleich selbst das Nötige heraus. Ab ins Haus. Antikleon. Hem, hem, seh einer her, was tut nicht die Gewohnheit? Xanthias kommt herausgelaufen. Der Henker auch, sich so nen Hund zu halten. Antikleon. Was gibt's denn wieder? Xanthias. Denkt, der Hund, der Labes, stürzt eben in die Küche und schnappt nen frischen sizilischen Käsleib weg und frisst ihn auf. Antikleon. Auch gut, der erste Fall, den wir dem Vater vorlegen müssen, du, zu Xanthias, trittst auf als Kläger. Xanthias. Bei Zeus, ich nicht, das tut der andere Hund gern, sagt er, wenn die Klagschrift einer vorliest. Antikleon. Geh, bring sie beide her. Xanthias. Im Augenblick. Ab. Philokleon kommt mit einem Fersch zurück. Antikleon. Was ist denn das? Philokleon. Von Hestias Herd ein Schweinstall. Antikleon. Das ist ja Tempelraub. Philokleon. Im Gegenteil. Der Hestia opfern wir zuerst. Erwürgt wird einer. Schnell die Klag. Ich muss verdammen. Antikleon. Gleich bring ich dir die Tafel und den Griffel. Ab. Philokleon. Du marterst mich, du tötest mich mit Warten, ich kann ja meinen Strich hier ziehen im Sand. Antikleon, zurück, sieh da. Philokleon, lad vor. Antikleon, im Augenblick. Philokleon, wer kommt zuerst? Antikleon, wie ärgerlich, jetzt hab ich noch vergessen, einen Stimmtopf mitzubringen. Will fort. Philokleon, wo läufst du hin? Antikleon, den Topf zu holen. Philokleon, bleib, wozu? Da hab ich ja die Wasserschöpfe. Antikleon, ist wahr, vortrefflich. So, nun hätten wir ja alles. Halt, wo bleibt die Wasseruhr? Philokleon, auf den Nachttopf zeigend. Das ist doch wohl die beste Wasseruhr. Antikleon, du weißt dir klug mit attischem Witz zu helfen. Ruft in die Türe. He, ihr da drinnen, Feuge, Kohlen, schnell! Und Myrrhen bringt und Weihrauch, denn zuvor gebührt sich's, dass wir zu den Göttern beten. Er opfert. Während des folgenden Gesangs arrangieren die Sklaven die Szene zur Karikatur eines Gerichtshofs. Der Schweinfersch dient als Schranke. Chor. Wir aber begleiten das heilige Werk, euer frommes Gebet mit Segenswünschen für euer Wohl. Heil euch, die ihr edel nach Hader und Zank die Hand euch gereicht zur Versöhnung. Antikleon. Vor allen Dingen Andacht, stille Andacht. Chor. O Phöbos, pythischer Apollon, lass das Werk, das hier vorm Hause der fromme Mann beginnt, gedeihn zum Heil uns allen, die wir hier nach langer Irrfahrt stehn am Ziel. O Retter Paean. Antikleon, betend. Mein König und Herr des Vorhofs Schirm, mein Nachbar und Torwart, Ägeus, o lass dir gefallen dies neue Fest, das dem Vater zu Ehren wir stiften, seinen harten Schädel erweiche, bezwing sein hagebüschenes Wesen, überträufle sein wütiges Mütchen, anstatt mit Met, gleich lieber mit Honig, o gib, dass er gegen die Leute fortan nur Sanftmut übt und Barmherzigkeit mehr den Beklagten beweist als den Klägern, und dass er die Bittenden hört, mit den Weinenden weint, sein mürrisches Wesen sich abgewöhnt und im Herzen den Zorn ausreutet, die brennende Nessel. Chorführer. Schön sprachst du jetzt und vorhin, und wir singen und beten mit, dies Tribunal zu weihn, denn wohlgewogen sind wir dir, seitdem wir sehn, du liebst das Volk aufrichtig, wie kein anderer sonst unter den Jüngeren.